Herzlich willkommen zum Hörspiel am Sonntagabend. Das Interesse an fremden Kulturen fand im multimedialen Werk Susanne Amatoseros, ob auf der Leinwand, im Hörspiel oder Dokumentarfilm, immer wieder seinen künstlerischen Niederschlag. Die Verrückung des Blicks, die Verschiebung der Perspektive durch das Einwirken fremder Wahrnehmungsgewohnheiten auf die eigenen, das hat die 1952 in Wittlich geborene, auf poetisch-musikalische und eigenwillige Art in ihrem letzten für den NDR produzierten Stück Delta erforscht. Auch in Funky Yard, das wir Ihnen nun vorstellen möchten, geht es unter anderem um Reibungen, die durch kulturell unterschiedliche Sichtweisen entstehen. Da versucht zum Beispiel eine deutsche Frau ihrem afrikanischen Geliebten das Wort Leichtsinn zu erklären. Und sie sagt, Leichtsinn is the name for a state of mind in a dangerous situation. And it means that you take it too easy. Woraufhin der Afrikaner entgegnet, but when the situation is very dangerous, this is when you have to take it easy. Szenische Momentaufnahmen, bildliche, akustische, musikalische, olfaktorische Impressionen aus dem Hinterhof einer Metallfabrik beschwört Susanne Amatosero in Funky Yard herauf. In einer Landschaft aus Afrojazz und Dub, Echos, Hall, Metallgeräuschen und musikalischen Zitaten spiegeln sich die Sprachen, lösen sich die Worte in Vokale auf, singen die Saisonarbeiter, rufen die Autohändler, verrechnet sich Lucifer, bieten der Bassist, der DJ und der Selektor ihre Begleitung an für den Weg in die Mitte zum Tanz. Doch hören Sie selbst. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Funky Yard von Susanne Amatosero. Musik Kocho Samuels. I'm the bass, thought and the light. I am the selector, the actor, the connector. I am the writer, the DJ, the fighter. And I'm your guide. And if there's something you want to know, just ask, and I'll give you the answer, 'cause I'm a dancer. Studied insects, birds, people, and letters. I questioned the moon, some words, and some candles. I asked for one on the moon, chandeliers. I asked for a shine on the sunshine through the dust. I am looking out of my window. I smell faces and figures and arenas inside the garden and the shed. I smell faces and figures and I read inside the garden and the shed. And I read inside the coconut shell. And everything I ask gave me an answer, 'cause I am a dancer. Ich mach dir einen Ort aus anderem Wort. Ich lasse die Worte in der Hitze flimmern. Funky, Funke, funkeln, which means to sparkle. Und darin Ark, die Arche, und Theba, das Wort. Überall klingeln Telefone. Und die Saisonarbeiter, die du Moonlighters nanntest, tragen Kühlschränke über den Hof. Von der Metallfabrik das Kreischen der Sägen. Von der Gewürzfabrik der Duft von Anis, Ingwer, Pfeffer und Muskat. Die Autohändler schlagen auf rostiges Metall. Die Pfauenaugen tanzen auf dem gelben Gras und aus Castle Gardens schreibt Priestess Vera Joy: Hello, honey. Holy greetings in the mighty name of soon coming king, Lord of World. To funk with. Euphemistic for to fuck with. Funky, earthy, soulful. Can refer to black music in general. Welcome to the Funky Yard. Yard. Yard. Yard. Yard. Sagtest du, I want you to put on a high heel shoe, because it is more funky. Why? It is more funky because of the sound. And when you walk around, you don't call it to walk, but you call it to count. And it's more funky. Und einmal sagtest du, if I had to work in a German factory, I would die after 3 days. Und dann sagtest du, never in my life shall I work again. Und ich nahm den Wecker und warf ihn ganz dicht an deinem Kopf vorbei aus dem Fenster auf das Dach der Metallfabrik, die gegenüber ist. I don't want you to disturb my dreams. Die Saisonarbeiter trugen beim Judas-Shorts, rauchten, standen unter dem Apfelbaum, sagten: Zum Beispiel. Und: Normalerweise. Das ist gut. Wie geht es mir? Alles klar. Wird gemacht. Zigarettenpause. Telefon. Kein Problem. Und von der Gewürzfabrik brachte der Wind den Duft von Anis, Ingwer, Pfeffer und Muskat. Immer wenn ich eine Arbeit tat, die ich nicht tun wollte, ist mir mein Gesicht am Morgen im Spiegel entstellt erschienen. Und aus Castle Gardens schrieb Priestess Vera Joy: Hello, honey. Please don't forget that God, the Almighty, created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Sellotape and 3 white nurse uniforms, size 22. Und der Autohändler haben einen Laden aufgemacht. Verkaufen Yam und Bitterleaves, Shampoo und seidene Unterwäsche und der Geruch von Seifenpulver und Trockenfisch mischt sich in den Duft von Anis, Ingwer, Pfeffer und Muskat. Die Pfauenaugen tanzen. Die Autohändler schlagen Funken aus rostigem Metall. Eine Dame mit Sonnenhut will wissen, wem das Gelände gehört, sucht eine Bleibe, klingelt an meiner Tür, um zu fragen, ob ich etwas für sie zu wohnen wisse, und zieht dabei mit einem Strohhalm Milch aus einer Tüte. Und irgendwer, der hinter einem der Fenster wohnt, legt Platten auf, spielt Stücke, die ich selbst mir hatte spielen wollen und es dann doch nicht tat, sodass die Musik jetzt von gegenüber kommt und sich mit allerlei vermischt auf dem Weg an mein Ohr. Ein Reisebus, der das Länderkennzeichen eines Landes trägt, das es längst nicht mehr gibt, bringt neue Saisonarbeiter in den Hof. Die Saisonarbeiter sitzen auf ausgebauten Autositzen, rauchen, lehnen sich tief in die Polster und schauen in den Birnbaum, als wären sie im Autokino in Amerika. Did I make spelling mistakes? Have we been under a spell? Damals fülltest du Blatt auf Blatt mit winzigen Zahlen. Wolltest dir vorerst auf dem Papier und später dann aus verrosteten Karosserien ein Imperium errichten. Du, Königssohn, der du längst schon warst. Und hinterließ dabei schwarze Kugelschreiberstriche auf Papier und Damast. Ich mach mir einen Ort aus anderem Wort. Die Sonne scheint, die Pfauenaugen tanzen. Und irgendwer, der hinter einem der Fenster wohnt, hat meine Lieblingsplatte aufgelegt. Should recognize him by his shiny eyes. He said, "Well, I don't want to blow my trumpet, but I'm a very handsome man, don't you see?" Damals hattest du eine goldene Uhr getragen, und während du in meiner Küche saßt und über deine Zukunftspläne sprachst, "I don't want to be a church rat," schaute ich zu, wie die kleinen goldenen Zeiger dieser Uhr dort an deinem Handgelenk rückwärts liefen. You don't want to be... I don't want to be a church rat. Pardon? I said, I don't want to be a church rat, which means I don't want to be poor. Zauberkrieg zwischen hell und hell. Ich erzählte. Er zählte, ich zählte, er addierte. Er addierte Äpfel und Birnen, verwickelte mich in Kalkulationen, in denen es um unausgeschlüpfte Hühnchen ging, verbrauchte all meine Fette und Öle und all meine Parfums. I am a count. Übersäte alles mit winzigen Zahlen und hinterließ schwarze Kugelschreiberstriche auf weißem Damast. Du verwandeltest dich im Licht meiner Gedanken. Warst Außerirdischer, dann Gigolo, Bad Boy, Lucifer, Widersacher und später wieder Königssohn aus einer besseren Welt, Muse und Master of Time. Und ich spiegelte mich in den Gläsern deiner Spiegelsonnenbrille, zweimal ich in gelbem Kleid. brachtest mir Wasser, wenn ich Feuer wollte, und Feuer anstatt Wasser. Verbündetest dich mit den Feinden, die an meinen Konten und an meinen Nerven zerrten. Sometimes you seem to be real good for nothing. Don't you know I am a saint? Wieder bist du mitten in der Nacht in mein Zimmer gekommen. Wieder hast du mich in meinen Träumen gestört. Wieder hast du den Wecker von der Fensterbank genommen und ihn auf 6 Uhr gestellt, obwohl doch klar war, dass sein Läuten dich nicht wecken würde. Und ich nahm den Wecker und warf ihn ganz dicht an deinem Kopf vorbei aus dem offenen Fenster auf das Dach der Metallfabrik, die gegenüber war. I don't want you to disturb my dreams. Der Wecker war durch den Aufprall nicht kaputt gegangen, hatte sich nur verstellt, läutete nicht mehr um 6, sondern um 7:50 auf dem Dach der Metallfabrik, die gegenüber ist. Du nahmst die Zeit und drehtest sie auf den Kopf und schriebst mit einem Bleistift Lichtsinn an den Rand. Lichtsinn? What does Lichtsinn mean? Because somebody told me Lichtsinn? Fragtest du und ich sagte, well, it means something between light and danger. How can there be an in-between, between light and danger? Fragtest du wieder und ich sagte, well, I mean... Look. Light and danger haven't got nothing to do with each other. But... Light and danger. Hey, how can there be an in-between? Okay, let me explain it to you. Leichtsinn is the name for a state of mind in a dangerous situation. And it means that you take it too easy. But when the situation is very dangerous, this is when you have to take it easy. Sagtest du. Am I right or not? Was he right? Give me an answer, dancer. I started insects, birds, people and letters. I questioned the moon, some words and some candles. I asked for one and the moon shone through the clouds. I asked for shine, and the sun shone through the dark. I am looking out on my window. everything I ask gave me an answer. Cause I'm a dancer, I'm a dancer. I started insects, bears, people and letters. I questioned the moon, some words and some cankers. I asked for words. And the moon shone through the clouds. I asked for shine, and the sun shone through the dust. I'm looking out of my window. I spell faces and figures, and I read inside the coconut shell. And everything I ask gave me an answer. Cause I'm a dancer. I'm a dancer. Baba o ni moto alaye baba ta lo pariwo ni be yen. Don't disturb me by my job, oh. You understand? Yes, yes sir. I repeat sir, mache dada sir. E ka san sa emi omo yin yin o ta ni yen. Ah, fine girl, ore te ibade aran omo odu lagoro o fi ra so pan tete lekeyun. Ah, moto daddy. Eka sansa. Baba o ni moto. Gbogbogbo oko. Ah, odu. Oje daye po odu. I hope your head has not taken some bad engine oil. Moto daddy, ejo, eti efeti se nkan ti mo ba wa. Akunrin lo pese. Mumbo. Let me finish with this idiot first. Andre. Ori o fepo ni. Wo ta wa mi ba be. Ori a fepo. Afata afaya tun wa fo mi. When I'm finished with you, your head will have taken in some oil, some pepper, some salt, and some water. Baba oni moto. Ete se suru. Ebo mi suru mu. Pregnancy of them get old, grunen. They be part of it. That won't be my fault, Abby. What's up, Daddy? It's both Femi Ojare. 2B both Mercedes 260, 3 BMW, 500 series, straight Lagos. And you, voila. Cash down. Milbo, cash down. Straight Lagos? Ah. Alaye, Baba Onimoto. Think of my commission, though. Nitori Ajomode. Yeah, no, we beg if we are wakere. More respect, sir. More respect for all ladies, oh. Auf der Halde, im Schrott, zwischen den Autotüren, auf denen die Worte rosten, finde ich ein L und ein A. La und Al. Und der Anfang von Lachen. Thank you. What do you know about sun and moon? The moon is the daughter, because the sun is already the sun. Normalerweise. Das ist gut. Kein Problem. Die Flügel der Pfauenaugen, die außen schwarz-braun sind wie Nachtfalterflügel, haben innen leuchtende Kreise, die ausgefüllt sind mit bläulichem Himmelsstaub. Mich nicht im Netz der Kausalitäten verfangen. Einfach nur aus dem Fenster sehen. Auch wenn die Schreiber hinter dem Türchen behaupten, dass die Welt am Ende sei. Jemand hat einen roten Mercedes geparkt und alle Fenster und alle Türen aufgerissen. To make music with car. Und während die Bedeutungen in den Computern verschwinden, tanzen die Zahlen im Licht. How can human destroy the world when human is just part of it? The Wu Eraser. VW Ghana. Baba Passat. Bedford Osa Street. BMW. Opel Kadetti. Benz Shagan. Zephira, Sphäre, Saphir. Chiffre, Chiffre, Ziffer. Null. Lichtspiegelungen, Doppellicht, zweimal ich. Und in den Gläsern deiner Spiegelsonnenbrille, die du Shades nanntest, las ich Hades, Schade und Ade. Kein blutiges Geschwätz hier im Hof. Nur Vokale. Und am Abend einmal ein Fauchen. Und dann tragen vier Saisonarbeiter einen fünften, der sich im Rausch oder im Zorn aufbäumt wie ein wildes Tier an Armen und Beinen ins Haus. Take all the figures out of the addition and place them in another composition. Take all the numbers out of the addition and put them in another composition. Und ich zähle die Schritte in der Mitte des Mittags zur Mitte im Schatten am Mittag. Ich, lichterloh, in Zeichen und nichts, einzig und gleich. Auf dem gelben Gras tanzen die Pfauenaugen und im Briefkasten liegt ein Brief von Priestess Vera Joy. Praise the Lord. Smile. Best regards. Be nice to your families and beautiful selves. Read Psalm 34, verse 9 and 10. Und die Saisonarbeiter singen im Chor. Und ich, im Tanz der Pfauenaugen, habe eine Rechnung mit zwei Unbekannten, die ich nicht lösen, nur lesen kann. X equals Y. Give me the answer, dancer. Yard von Susanne Amatusero. Es sangen und sprachen Ulrike Grote, Itumeleng Watusi, Audrey Mutang, Jerris Merz, Katrin Achinger, Kojo Samuels, Matthias Afmann, Detlef Kügo, Toki Adeyefa, Olusegun Adeyemo, Neil Fanfair, Tokumbo Akinro, Mariola Brilowska, Mario Stietrich, Wojtek Madei und Pavel Witt. Musik Kojo Samuels, Dubmischungen Matthias Afmann und Katrin Achinger, Ton und Technik Matthias Afmann, Hans Scheck und Adele Kurzil, Regieassistenz Christiane Klenz, Regie Susanne Amatusero. Produktion Bayerischer Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk 1996.